mal, ich bin cool, ich komm nach 2 Jahren aus dem Nichts. Du hast die ganze Zeit trainiert, Boy, und bis heute kommt der Mist. Ja, wie Ghetto Bitch, Steuertourist, so einen Preis brauch ich nicht, da schreibe ich ja ein Liebeslied, bevor man uns zum Beatfans weg. Früher war ich Rap und kick dich ständig neue Parts. Damit war dann irgendwann Schluss von einem auf den anderen Tag. Am besten kommt er bei dir auch bald, Kumpel. Gestern wär nicht schlecht, dann hätte ich gestern nicht gesoffen, sondern gestern schon gerappt. Du bist cool mit deinem Leben, kein Job, nix im Kopf. Bloß ein Rapstar am Block mit deinem Punchline Schrott. Junge, rauch mal nach dem Kopf, in dieser Welt geht es ums Geld. Und wenn du nicht herausragst, dann verdienst du damit auch kein Geld. Boah, ich weiß, wovon ich spreche, ich hab nie ein Cent verdient. Wichser! Jedenfalls niemals mit Musik. Tag für Tag fahr ich zur Arbeit, schufte ehrlich für mein Geld. Leg im Monat mehr zur Seite, wie dir zur Verfügung steht. Ich hab ja auch keinen Bock zu hackern, ich will eigentlich nur die Kohle. Wenn ich nicht so gierig wäre, wär ich einfach arbeitslos. Yeah, was, dein scheiß Tag sagt nichts aus, außer schlecht. Ich mach nie wieder Rap, der mir nicht eins zwar gefällt. Wichser, Bellen ist der Tee und glaub ich steh auf diesem Preis. Doch nicht jeder von euch Opfern rennt so krass, als es auch knallt. Jeder Einsicht kommt zu spät, jeder wäre gern MC. Und das Ende vom Lied schon wieder ein schlechtes Lied. Deutscher Rap ist eine Note und die MCs alle scheiße. Ist die Message vieler Rapper Quatsch, jede Sau das gleiche. Fass sie selber an die Reime ohne Nasenpack auf Stoffen. Macht jede Sau und Haken unterwegs auf Bett ne Fotze. Und die gottverdammte Mine stellt sich Todes am Verrecken. Jeder zweite stellt sich quer und wär ständig irgendwas besser. Ich bin eigentlich gar nicht MC, wird ich schnupper hier nur rein. Bei dem, was ich hier so zu sehen krieg, hau ich auch gleich wieder rein. Ich liege leider nicht im Trend, ich hab kein Fuhrpark voller Schlitten. Trag am allerliebsten grau und rauche nur noch Zigaretten. Und schon kann ich gar nicht rappen, bin ja doch nicht ganz so krass. Hol die Leute Unterhaltung von nach Hollywood, du Spaß. Was? Keine Perspektive ist die Ausrede von Lappen. Es kommt einzig auf dein Geist an und was kannst du daraus machen? Ich hab selber nicht mal Abi, doch ein Job, weil ich nicht faul bin. Und doch wenn du keine Chance kriegst, darfst du dich nicht einfach aufgehen. Dieses Leben ist viel zu kurz, um es dann sinnlos zu verschwenden. Sind die Tage erst gezählt, kann man sich später nicht mal ändern. Ich will eines Tages gehen auf die Fans, ist kein Fall, das vielleicht hab ich ja keine Fans. So viel schon wieder lösch ich nach. Cool, extra 6 von 7 und schon wieder Motorbombe. Werden du stets am 10. Zartag, kennt ich denn schon wieder Mord. Und ey, was, what the fuck, kommt die dritte Strophe brutto. Wär hier eigentlich dein Schluss, 2/3 netto. Ich bin selber nicht mal Hip-Hop, fuck, ich kann auch nicht mal Beats machen. Du brauchst dich gar nicht zu freuen, deine Beats, du kannst nicht Beats bauen. Ich bin 26 Jahre, hab schon dies und das gesehen. Mama, ich kann man nicht mehr ändern, ich geh längst mal einen Weg. Ey, hing früher nur am Meisen und das Beat machte mich schlapp. Rock halt lieber Kilometer und drück Eisen auf der Bank. Du hörst deine Mucke high und feierst jeden deiner Tracks. Komm mal runter, hör nochmal und schmeiß die Scheiße danach weg. Killer, was für ein Track, weder deep, impulsiv, kreativ, ohne Stil. Kopiert und blamiert, tut mir leid, ich beide gar nichts dieser Rap-Industrie. Doch hab natürlich Favoriten unter all den MCs. Contra K, Algier, Favorite Mo, Trip, Zilla, Kolle, PTK, Herzog, Genetik. Kauft die Alben Originale und unterstützt eure Ex. Was sind schon die paar Euros gegen richtig guten Rap? Klar, gibt's da noch viel mehr, darum geht's grad nur nicht. Sondern dass du begreifst, es geht sehr gut ohne dich. Vielleicht auch ohne mich, mach ich nie wieder Rap. Scheiß ich auf diese Welt und lösch all meine Tracks. Digga, boom, back to Rap, hör stets auf dich auf. Denn da draußen ist dunkel, dreckig und laut. 2014 Karree, lieber jetzt als nie. Und wenn irgendwer fragt, war ich niemals hier.